kann ich basteln, poppen wie MacGyver. Alter, oldschool shit wie Hugo, Egon, Balder. Alles Tutti Frutti und die Finger auf dem Rekordschalter. Hände fliegen hoch wie die Haare von Alfalfa. Und es geht noch weiter, und zwar mit geballter Energie, Aggression, creepy. Ich als Mikrofonexperten nenn das Follow What the Fuck Syndrom. Denn Ladies lieben diesen meist ersten Schwiegersohn. Du brauchst jetzt ne Pause, denn du musst dich von dem Beat erholen. Rapper labern Scheiße, Missgeburt, Hurensohn. Langsam fang ich an zu glauben, das gehört zum guten Ton. Du fühlst dich jetzt angesprochen, ja, dann sei beleidigt. Doch das war längst nicht alles, das war nur der Mic-Check. Micah macht das Würstchen und Follow macht die Raps. Deine Crew war auch mal dope, aber da war die auf Crack. Micah macht das Würstchen und Follow gibt sein Senf dazu. Das perfekte Rezept und deshalb schmeckt der Track so gut. Falls du Sätze suchst wie tight Raps und freshe Flow, schnall deine Ski an, denn ich trete ne Lawine los. Du denkst, das war alles? Das war nur der Mic-Check. Follow 20 Bars, ich zeig euch, wie man tight rappt. Du denkst, das war alles? Das war nur der Anfang. Ich baller mit Lyrics, hab'n Schuss wie ne Pumpgun. Du denkst, das war alles? Das war nur der Mic-Check. Follow 20 Bars, ich zeig euch, wie man tight rappt. Du denkst, das war alles? Das war nur der Anfang. Ich baller mit Lyrics, hab'n Schuss wie ne Pumpgun. Du denkst, das war alles? Das war nur der Mic-Check. Follow 20 Bars, ich zeig euch, wie man tight rappt. Du denkst, das war alles? Das war nur der Anfang. Ich baller mit Lyrics, hab'n Schuss wie ne Pumpgun. Du denkst, das war alles? Das war nur der Mic-Check. Follow 20 Bars, ich zeig euch, wie man tight rappt. Du denkst, das war alles? Das war nur der Anfang. Ich baller mit Lyrics, hab'n Schuss wie ne Pumpgun. 1,